haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Dunkle Geschäfte. Der Mann, der sich in meinem Büro ausbreitete, war eine stattliche Erscheinung. Seine Hände waren riesig und seine Oberarme waren so voluminös, dass sie in einem relativ großen Winkel zum Oberkörper abstanden. Ich verzichtete darauf, dem Mann die Hand zu geben. Schließlich war ich unterversichert. Mein Name ist Leicht. Ganz im Gegensatz zu Ihrem Körper. Durchtrainiert. Wenig Fett. Habe ich immer gesund ernährt. Toll. Und um das zu sagen, sind Sie bei mir vorbeigekommen. Wurde auch langsam Zeit, dass der Fitnesswahn in mein Büro überschwappt. Hab meinen Job verloren. Aha, und den soll ich jetzt wiederfinden. Wo haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Das ist nicht lustig. Ich bin arbeitslos. Wissen Sie, es gibt Politiker, die sagen, man müsse das positiv sehen. Die sagen, als Arbeitsloser gehe man kein Risiko mehr ein, an einem Arbeitsunfall zu sterben. Politiker interessieren mich einen Dreck. Die sterben auch weniger an Arbeitsunfällen. Schmiergelder zählen soll nämlich nicht ungesund sein. Ich bin Fernfahrer. Seit 20 Jahren bin ich Fernfahrer. Ein guter Fernfahrer. Mein Chef hat mich rausgeschmissen, weil seine Bude nicht mehr läuft. Da kann man nicht viel machen. Er hat mich rausgeschmissen, weil er sein Geschäft mit illegalem Sondermüll sanieren will. Er wusste, dass ich so etwas nicht mitmachen werde. Deshalb hat er mir gekündigt. Mir und einem Kollegen. Bohr heißt er. Wer? Der Chef? Nein, mein Kollege. Wladimir Bohr. Haben Sie Beweise für Ihre Vermutung? Nein. Aber Sie werden diese Beweise besorgen. Mit Sondermüll kann man ein Vermögen machen. Eine riesige Schweinerei ist das. Er erzählte mir noch einige Details. Ich machte mir fleißig Notizen. Herr Leicht tat sich schwer bei der Schilderung seines Rausschmisses. Offenbar verbarg sich hinter seiner muskulösen Fassade eine zarte Leber, über die in den letzten Tagen allerlei Unheil gekrochen war. Ich machte mich auf den Weg und besuchte die Transportfirma. Eine Frau empfing mich. Ihre Augen lagen hinter dicken Brillengläsern, die von einem Gestell eingefasst waren, das aussah wie der Prototyp eines neuen Lastwagens. Was möchten Sie transportieren lassen? 200 Kisten Wodka. Und wohin? Nach Moskau. Boris der Mächtige hat einen mächtigen Durst. Die landeseigenen Reserven sind praktisch aufgebraucht. Mehr soll es recht sein. Liefern Sie die Kisten hier ab? Ich habe aber eine Bedingung. Ich möchte die Ware von einem ganz bestimmten Fahrer transportieren lassen. Herrn Leicht. Tut mir leid. Herr Leicht arbeitet nicht mehr hier. Und weshalb nicht? Ja, das geht Sie zwar nichts an, aber ich erzähle das sowieso allen Leuten. Herr Leicht hat getrunken und er hat unsere Auftraggeber vor den Kopf gestoßen. Tatsächlich? Wie denn? Sehen Sie den Herrn da draußen? Den mit dem Kopfverband. Das ist einer der Auftraggeber. Ein anderer liegt noch im Spital. Ich sagte ihr, dass ich mir das Ganze noch einmal überlegen und gerne mit ihrem Chef sprechen würde. Sie zeigte mir den Weg in dessen Büro. Der Chef war ein riesiger Kerl mit Vollglatze. Auf seiner Schulter thronte ein alter Papagei, der müde aus dem Fenster starrte. Ja, Dickmann ist mein Name. Sie möchten wissen, was mit Leicht los ist? Ganz einfach, nichts mehr ist mit ihm los. Ständig gesoffen hat er, unbrauchbar geworden, der Mann. Heute geht so etwas nicht mehr. Und sein Kollege, Bohr. Wladimir hat auch nachgelassen, war häufig krank geschrieben, trieb sich aber in Bars herum. Er hat so eine Art Lebenskrise. Wissen Sie, er ist jetzt über 40, hat aber die absurde Idee, dass er es vielleicht nochmal als Ringer versuchen könnte, war früher ganz gut. Aber jetzt ringt er nur noch mit der Flasche und verliert meistens. Machen Sie eigentlich auch Spezialtransporte? Kommt drauf an, halt den Mund, Pele. Der war früher mal das Maskottchen eines Fußballclubs. Die wollten ihn aber nicht mehr, weil er immer jubelte, wenn der Gegner ein Tor schoss. Er vermied es, mir zu bestätigen, dass er illegale Aufträge übernehmen würde. Stattdessen gab er mir ein paar Formulare, auf denen die allgemeinen Geschäftsbedingungen formuliert waren. Ich schmiss die Papiere draußen in den Papierkorb und besuchte die Transportfirma Keller, einen direkten Konkurrenten von Dickmann. Dickmann hat einen guten Ruf in der Branche. Ich habe früher auch mal für ihn gearbeitet. Ich übernehme heute noch Aufträge von Ihnen, wenn Ihre Kapazitäten nicht ausreichen. Tatsächlich? Ich dachte, Dickmann sei in Schwierigkeiten. Ist er auch. Wir alle haben Probleme. Jeder geht mit den Preisen unten rein. Da hat man auch mit wenigen Leerfahrten nur noch eine kleine Gewinnmarge. Kennen Sie Leicht? Den Fahrer? Hm. Natürlich. Guter Fahrer. Dickmann hat ihn rausgeschmissen. Hatten wohl Knatsch. Er soll getrunken haben. Da ist er nicht der Einzige. Ich würde ihn trotzdem einstellen, wenn bei mir was frei wird. Der ist schon okay. Er fuhr sich mit seiner ölverschmierten Hand über die Nase. Ich ging einen Schritt zurück, drehte mich dann um und ging. Die Fernfahrerromantik konnte mir gestohlen bleiben. Ich machte mich auf den Weg zu der Wohnung von Wladimir Bohr, dem anderen entlassenen Trucker. Vor dem Haus traf ich auf einen Mann, der schwer unter der Last seiner 30 Dienstjahre litt. Na, Maloney, falls Sie eine Leiche suchen, da drüben liegt sie. Ich suche aber keine Leiche. Ich möchte nur einen Mann besuchen, Wladimir. Bohr, wohnhaft Willesteig 7. Ich hab's ja gewusst, Maloney. Ich habe es gewusst. Ist das die Leiche? Ja. Hat sich da oben zu sehr über den Balkon gelegt. Vielleicht hatte er auch Durst. Wie kommen Sie darauf? Er ist direkt in den Brunnen da vorne gefallen. Tatsächlich? Und auf den Plakaten steht immer, Wasser bedeutet Leben. Tja, in dem Brunnen war kein Wasser. Das ist aber gemein. Sieht ganz nach Selbstmord aus, Maloney. Oder? Was meinen Sie? Braut sich in Ihrem Hinterkopf etwa wieder eine Mordtheorie zusammen? Ich ließ ihn stehen, ging zu dem Haus und schaute nach oben. Überall standen Leute auf den Balkonen, nur ein Balkon war leer. Er war im vierten Stock und eine riesige Satellitenschüssel hing an der Balustrade. Bohr konnte das jetzt egal sein. Im Jenseits gab es entweder ganz andere oder überhaupt keine Empfangsmöglichkeiten. Der Tote lag seltsam gekrümmt in dem Brunnen. Er trug einen scheußlichen dunkelgelben Pyjama, auf dem einige idiotische Tiere gezeichnet waren. Es war ein Gipfel an Geschmacklosigkeit. Den Polizisten schien das nicht groß zu stören. Eine junge Frau, die etwas abseits stand, hatte Tränen in den Augen. Ich erfuhr, dass sie die Freundin des Toten war. Ich hielt mich mit meinen Kommentaren zurück, denn es war immerhin möglich, dass sie dem Toten den scheußlichen Pyjama geschenkt hatte. Das ist entsetzlich. Ich bin gerade nach Hause gekommen und da sah ich die vielen Leute. Sie haben mit Wladimir Bohr zusammengelebt? Ja, seit einem halben Jahr. Ich habe ihn bei meiner Mutter kennengelernt. Er ist ein Arbeitskollege von ihr. Wir haben uns sofort gut verstanden. Heißt Ihre Mutter zufällig Huber? Nein, das ist kein Zufall. Sie hieß schon immer so. Ich übrigens auch, Miriam Huber. Aha. Sind Sie auch im Transportgewerbe tätig? Nein, ich mache Termingeschäfte. An der Börse? Nein, meistens in Hotels. Nur mit erstklassigen Businessleuten. Sind Sie ein Callgirl? Ich mache Begleitservice. Na und? Hat Wladimir sehr unter seiner Entlassung gelitten? Das sehen Sie doch, oder? Ich muss jetzt gehen. Und denken Sie nicht, dass ich nicht traurig bin. In mir drin stecken eine Menge Tränen. Aber ich sehe hier niemanden, bei dem ich mich ausheulen könnte. Sie schaute sich um, wobei ihr Blick seltsamerweise auf den Polizisten haften blieb. Aber möglicherweise war das der Schock. Es war an der Zeit, meinen Klienten aufzusuchen und ihn über die tragischen Ereignisse zu informieren. Das darf doch nicht wahr sein. Wladimir ist tot. Man hat ihn umgebracht. Es muss so gewesen sein. Vom Balkon gestürzt, sagten Sie. Na, das glaube ich nicht. Ein Kerl wie Wladimir bringt sich nicht um. Der säuft sich zu Tode, aber doch nicht so. In einen Brunnen, das ist doch lächerlich. Ein Mann wie Wladimir würde nie in einen Brunnen springen. Ich habe auch meine Zweifel an der Selbstmordtheorie, aber es sieht ganz danach aus, als sei Wladimir zur fraglichen Zeit allein in der Wohnung gewesen. Er hat mich angerufen. Das muss wenige Stunden vor seinem Tod gewesen sein. Wie klang er? Ja, nicht gerade nüchtern, aber auch nicht wie einer, der sich umbringen will. Er war wütend, sagte, dass er noch einmal mit Dickmann reden wolle und sich mit ihm verabredet hat. Sagte er, wann er sich mit Dickmann verabredet hat? Ja, noch heute. Er sagte, er werde noch heute mit Dickmann reden. Das war immerhin etwas. Zwar bestand noch immer die Möglichkeit, dass sich Wladimir, besoffen wie er war, irrtümlich zu weit über den Balkon lehnte. Es gab aber auch die Möglichkeit, dass sein ehemaliger Chef dem Sturz nachgeholfen hatte. Ich besuchte den Mann mit dem fußballbegeisterten Papagei. Ja, tragischer Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass Wladimir so labil ist. Sie haben ihn immerhin wegen seiner Labilität entlassen. Wie bitte? Ja. Nein, nein, nein, so war das nicht. Jetzt kann ich ja die Wahrheit sagen. Wladimir hat eine Kollegin, eine Fernfahrerin, beinahe vergewaltigt. Mir blieb nichts anderes übrig, als ihn zu entlassen. Aufsein! Nenn ihn eine Pfeife! Sie haben kurz vor seinem Tod noch mit ihm gesprochen. Ich? Ja. Ach so, ja. Ja. Er rief bei mir an, wollte mit mir reden, aber ich hörte sofort, dass er betrunken war. Ich sagte, er solle seinen Rausch ausschlafen. Sie haben sich nicht mit ihm getroffen? Nein. Das habe ich nicht. Wo waren Sie, als Wladimir Bohr starb? Zess, unterwegs. Ich war mit dem Wagen unterwegs. Und fragen Sie jetzt nicht nach Zeugen. Ich habe keine, außer die Wagen, die mir entgegenkamen. Aber das zählt ja wohl nicht. Ich ging zurück in mein Büro, traf dort aber nur auf eine kleine Spinne, die über meinen Schreibtisch kroch. Ich ließ sie kriechen und landete eine Stunde später im Polizeipräsidium. Übel, Maloney. Ganz, ganz übel. Die Leute in der Stadt spielen wieder einmal verrückt. Raubüberfälle, Verkehrsunfälle, hysterische Anfälle und jede Menge sonstige Fälle. Muss wohl am Wetter liegen. Vielleicht ist es der Hochnebel oder das Tiefdruckgebiet, das gewisse Beamte bei ihrer Tätigkeit hinterlassen. Die Untersuchungsergebnisse im Fall Bohr liegen übrigens vor, Maloney. Keine offensichtliche Gewalteinwirkung. Der Mann war voll wie eine Strandhaubitze. Noch ein paar Alkoholpromille mehr und er wäre ein Fall für die Alkoholsteuer geworden. Jeder, der sich ihm näherte, hätte auch etwas davon abbekommen. Sonst war nichts Auffälliges an dem Toten? Doch. Ein kleines Detail. Nicht wichtig. Aber heutzutage kann man ja die allerkleinsten Spuren sichern und auswerten. Hat sicher nichts zu bedeuten, aber... Amüsant ist es allemal. Dieser besoffene Tote hatte eine winzig kleine Feder im Mund. Eine Feder? Genau, Maloney. Aber nicht, dass Sie jetzt glauben, ein Indianer habe ihn ins Jenseits befördert, Maloney. Es ist eine Papageienfeder. Wird im Labor noch genau analysiert. In ein paar Stunden wissen wir das Alter und die Art des Papageien. Und wenn wir Glück haben, auch noch seine AHV-Nummer. Kleiner Scherz, Maloney. Ist doch urkomisch, nicht, Maloney? Er lachte so albern, dass sich die Schreibtischplatte vor Scham bog. Doch wenig später war sie wieder gerade. Ihr blieb auch nichts anderes übrig, denn so wie sie aussah, hatte sie keine Aussichten, jemals wieder in einem anderen Büro zu landen. Ich atmete tief durch und ging meines Weges, und der führte mich zuerst einmal an die frische, kalte Luft. Es war ein diesiger Nachmittag in einer Stadt, die aussah, als habe man sie zu oft schon mit schlechtem Wetter beleidigt. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, nach der nächsten Bar Ausschau halten. Im Büro Dickmanns traf ich auf Dickmann, seinen Papagei und Frau Huber, die Mutter von Miriam Huber. Dickmann war nervös und der Papagei leierte ein paar Fußballresultate herunter. Eine Feder, sagten Sie? In Bohrs Mund? Hat er vor seinem Tod einen Vogel gefressen? Nein, nein. Ich vermute vielmehr, dass er die Feder von Ihnen hat. Sie ist winzig klein. Er ist Ihnen wohl zu nahe gekommen, Dickmann. Ja, Max! Hol's an! 1-0-1! Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass ich nicht in Bohrs Wohnung war. Das, was Sie da machen, ist eine Unterstellung, jawohl. Aber bodenlos ist das. Ach was, leugnen hat keinen Sinn. Auch die Polizei geht mittlerweile von einem Mord aus. Und was für ein Motiv sollte ich gehabt haben? Das werden Sie mir sicher gleich erzählen. Oder wollen Sie damit zuwarten, bis die Polizei eintrifft? Lassen Sie ihn. Ich möchte ein Geständnis ablegen. Gertrud? Du? Aber das ist doch... Absurd ist das. Ich habe Herrn Bohr umgebracht. Maloney! Ich mein, hey, hey. Das nenne ich aber eine Überraschung. Erzählen Sie uns mehr davon, Frau Huber. Dummes Zeug, lass doch den Blödsinn, Gertrud. Gertrud, Blödsinn, ein Blödsinn. Und du halte endlich den Mund, sonst packe ich dich ein und schick dich nach Dortmund zum Schappi. Raus mit der Sprache, Frau Huber. Weshalb und wie haben Sie Wladimir Bohr getötet? Er hat meine Tochter geschlagen und ihr Geld ausgegeben. Und er war ständig betrunken. Ich wollte mit ihm reden, aber er wurde ausfällig. Da habe ich ihn gestoßen und er fiel. Und bevor er fiel, machte er noch schnell die Balkontüre auf. Genau. Nein, das heißt, die Tür war offen. Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Los, verhaften Sie mich, ich gestehe alles. Hör doch endlich auf mit diesem Theater. Niemand findet das komisch, Gertrud. Wenig später trudelte die Polizei ein und verhaftete Frau Huber. Dickmann beschwichtigte seinen Papagei, der noch immer forderte, nach Italien transferiert zu werden. Und ich besuchte wieder einmal meinen Klienten. Das ist doch Quatsch. Frau Huber tötet zwar jedes Insekt, das ihr zu nahe kommt, aber sie stößt keine Männer vom Balkon. Schon gar nicht, wenn sie betrunken sind. Sie hasst nämlich betrunkene Männer. Aber nicht so, dass sie sie umbringen würde. Nein, sie versucht, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Was aber bezweckt sie mit ihrem Geständnis? Ist doch ganz klar. Die will doch ihren Chef schützen. Vielleicht ist sie heimlich in ihn verliebt, wer weiß das schon. Möglich. Es gibt übrigens nach wie vor keine Anhaltspunkte, dass Dickmann in dunkle Geschäfte mit Sondermüll verwickelt ist. Ja, vielleicht habe ich mich getäuscht. Vielleicht hat aber Wladimirs Tod doch mit den dunklen Geschäften Dickmanns zu tun. Bleiben Sie dran, Maloney. Und das tat ich dann auch. Ich landete in der Wohnung des toten Wladimir. Miriam Huber war nicht sonderlich erfreut, mich zu sehen. Vielleicht lag das auch daran, dass sie nicht alleine war. Der Mann, der strahlend neben ihr auf dem Sofa saß, war Keller, Dickmanns Konkurrent in Sachen Transporte. Wenn Sie mir jetzt eine Moralpredigt halten wollen, sind Sie bei der falschen Adresse gelandet. Ich kümmere mich nicht um Moral. Ich lebe mein Leben. Toll. Sind Sie Kunde oder Liebhaber, Herr Keller? Das geht Sie nichts an, Maloney. Schon gut, Miriam. Ich bin beides. Zuerst war ich Kunde, aber seit ein paar Wochen lieben wir uns. Hat Wladimir davon gewusst? Nein, er wusste, was für einen Beruf ich hatte. Das hat ihn nicht groß gestört. Er war die meiste Zeit im Laster unterwegs und da kannte er jede Menge meiner Berufskolleginnen. Fernfahrer kommen zwar weit herum, aber die Welt, die sie sehen, ist eine sehr eingeschränkte Welt. Auch was die Frauen angeht. Ihre Mutter hat den Mord an Wladimir gestanden. Sie schaute verdattert auf mich und dann auf Keller und dann wieder auf mich. Ehe sie ein Wort herausbrachte, hustete Keller zweimal verlegen und ich dachte an ein kleines, feines Glas edlen Whiskys, der so alt war wie Miriam Huber und mindestens genauso lecker aussah. Das kann gar nicht sein. Ich war nämlich zur Tatzeit mit meiner Mutter zusammen. Ich kann das bezeugen, auch vor Gericht. Und wo waren Sie mit Ihrer Mutter? Im Büro von Dickmann. Sie fütterte den Papagei und machte Ordnung auf dem Schreibtisch. Ich erzählte ihr von den Schwierigkeiten mit Wladimir. Wissen Sie, ich habe lange darüber gerätselt, weshalb Ihre Mutter Dickmann decken sollte, bis ich darauf kam, dass sie nicht Dickmann, sondern Sie, Miriam, decken will. Sie haben Wladimir umgebracht. Das ist eine Frechheit. Soll ich ihm eine runterhauen, Miriam? Ah, nein, lass es. Es hat sowieso keinen Sinn. Du hast doch nicht etwa tatsächlich... Miriam, ich liebe dich. Mir kommen gleich die Tränen. Er war betrunken und er stank. Ich ekelte mich vor ihm. Ich sagte ihm, dass es aus sei, dass ich ihn verlassen werde. Er schrie herum. Es stank grauenhaft in der Wohnung. Ich öffnete die Balkontüre, da griff er mir von hinten an die Titten. Ich konnte mich befreien und trat ihm in die Eier. Er torkelte weg und fiel über das Geländer. Ich lief sofort nach unten und verschwand durch den Hinterausgang. Das war Notwehr, Miriam. Du musst nicht ins Gefängnis. Ich besorge dir einen Anwalt. Keller hüpfte wie ein Irrer in der Wohnung herum. Miriam Huber setzte sich brav aufs Sofa und zündete sich eine Zigarette an. Ich wartete darauf, dass sich Keller beruhigte, doch er wurde immer nervöser und begann auch noch an meiner Jacke herumzuzerren. Ich mag so etwas nicht. Als ich ihm meine Rechte unter die Nase donnerte, sank er zu Boden und gurgelte ein paar unverständliche Laute vor sich hin. Miriam Huber schüttelte nur den Kopf und schaute auf die Uhr, so als würde ihre Zeit in wenigen Minuten endgültig ablaufen. Später, vor dem Gericht, machte sie einen passablen Eindruck und kam mit einer milden Strafe davon. So geht das.